zwei Beispiele aus den Anfangsjahren des Tony Visconti. Zuerst noch nicht als Produzent, also als musikalisch-künstlerischer Leiter im Studio. Joe Cocker's With a Little Help from My Friends. Der Produzent war hier Danny Cordell, aber Tony Visconti besorgte den Mix. Zwei Jahre später hat er dann seinen ersten eigenen richtigen Hit als Produzent, und zwar bei Ride a White Swan von T-Rex. Er hatte die Combo von Mark Bolan auch schon auf ihren ersten beiden Alben betreut, als sie noch Tyrannosaurus Rex hieß und eher folkig akustisch daherkam. Aber erst mit dem Einsatz von E-Gitarre kam der große Erfolg. Aus Tyrannosaurus wurde einfach T, und Mark Bolan war für ein paar Jahre der größte englische Popstar. Im Laufe dieser Sendung noch mehr von T-Rex. Visconti hat praktisch alles von ihnen produziert. Wie auch das meiste von Bowie, jedenfalls bis Anfang der 80er Jahre. Das heißt, auch von ihm gibt es heute gleich mehrere Stücke. Auf dem allerersten richtig guten Bowie-Stück, Space Oddity von 1969, spielt Visconti Bass. Visconti hat Bowie auch dazu ermuntert, mit diesem Lied in eine ganz andere Richtung zu gehen. Irgendwie stimmte von Anfang an die kreative Chemie zwischen den beiden. Und auf einigen der allerbesten Bowie-Alben wirkte Visconti in der Folgezeit mit. Hier aber erstmal Space Oddity.